Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen, die zur Aufklärung dieses Verbrechens beitragen können. Wer hat zu der fraglichen Zeit irgendwelche verdächtigen Wahrnehmungen gemacht? Zweckdienliche Mitteilungen, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Ein solcher Aufruf, ein solcher Ruf nach Zeugen ist wohl jedem vertraut. Dass wir von der Kriminalpolizei häufig auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen sind, ist wohl selbstverständlich. Und in irgendeiner Weise gibt es wohl immer Zeugen oder doch in den weitaus meisten Fällen. Nicht unbedingt bei der Begehung einer Tat selbst, oft aber bei der Vorbereitung und wie viel mehr gar nach Vollendung einer strafbaren Handlung. Das mag manchem als etwas verblüffende und kühne Behauptung vorkommen. Sicher, aber ist es nicht wirklich so? Täter kommen ja nicht aus dem Nichts und sie können auch nicht wieder im Nichts verschwinden. Irgendwo sind sie ganz sicher jemand begegnet, vorher oder hinterher. Ich meine, vor einer Tat oder nachdem sie begangen worden ist. Ja, nur haben solche Zeugen es natürlich am schwersten. Gerade wenn sie zum Zeitpunkt der Begegnung von der Tat überhaupt noch nichts gewusst haben. Sicher, sicher. Und hinterher sich erinnern ist nicht immer ganz einfach. Aber erleben wir es nicht auch immer wieder, dass jemand Zeuge einer Tat wird und sich trotzdem nicht weiter darum kümmert? Da wird etwa jemand durch Hilferufe aus dem Schlaf gerissen und dreht sich auf die andere Seite und schläft weiter. Ja, das gibt's allerdings. Ja, oder wenn es schon nicht Hilferufe sind, es gibt auch genug andere Gründe, die einen Menschen stutzig machen müssten. Da klirrt zum Beispiel mitten in der Nacht eine große Scheibe. Edgar! Ja? Was ist denn? Hast du das eben gehört? Ja, habe ich gehört. Du, war das nicht eine Schaufensterscheibe oder sowas ähnliches? Ja, hat sich so angehört. Vielleicht will da wo einer einbrechen. Kann schon sein. Aber nun lass mich in Ruhe. In diesem selben Haus sind ganz sicher auch noch andere Leute munter geworden durch das unverkennbare Geräusch. Aber nur ein einziger Mensch, eine junge Frau, zieht daraus die in solchem Falle richtige Konsequenz. Sie ruft 110 an. Ich bin durch das Krachen munter geworden und gleich ans Fenster gelaufen. Mein Telefon steht auch hier am Fenster. Da drüben auf der anderen Seite, da ist eine Tankstelle. Und von da kam der Krach. Und da macht sich auch ein Mann zu schaffen. Ich kann's ganz gut sehen. Ihre Adresse bitte? Ja, ich wohne Hadernstraße 45 und das ist ziemlich an der Ecke Dörtenweg. Und da ist auch die Tankstelle. Hadernstraße, Ecke Dörtenweg, Einbruch in Tankstelle, ja danke. Es dauert nur Sekunden, dann sind schon zwei Funkstreifenwagen unterwegs zu dem angegebenen Tatort. Die tüchtige junge Frau aber ist noch am Telefon und schildert weiter, was sie sieht. Soweit ich es erkennen kann, trägt der Mann eine dunkelbraune Lederjacke. Ja, oder etwas Lederähnliches. Jetzt steigt er durch die kaputte Scheibe. Nein, er tritt wieder zurück. Das scheint nicht so einfach zu gehen. Er dreht sich um? Ja, ich glaube, er lauscht. Jetzt geht er weg. Ja, er geht weg. Er geht von der Tankstelle zurück auf die Straße. Er bleibt wieder stehen. Und dreht sich nach rechts. Nach links. Jetzt geht er in Richtung Dörtenweg. Er geht um die Ecke. Ja, er geht in den Dörtenweg rein, in Richtung Zollernallee. Durch diese ausgezeichnete Beobachtung der Zeugin können die Funkwagen richtig dirigiert werden. Es besteht damit durchaus die Chance, den Täter noch in der Nähe des Tatortes zu fassen. So gottverlassen wie die Gegend hier um diese Zeit ist, da könnte einem ja eigentlich kaum jemand entwischen. Ja. Da drüben kommt jemand. Nee, das sind zwei. Ein Liebespärchen offenbar. Naja, das könnte ja Macher sein. Na gut. Dann fahren wir noch langsamer. Ja. Nee, ist witzlos. Der Mann trägt einen Ulster. Keine Lederjacke. Na eben. Na, fahren wir mal erst weiter. Einholen tun wir die Beine ja immer noch wieder. Ja. Halt mal. Da. Na, dir kann's doch vielleicht sein, was? Naja, mindestens dunkle Lederjacke. Halt mal an. Ja. Einen Moment mal bitte. Was ist denn los, Herr Wachmeister? Man kann sich in solchen Fällen natürlich auch irren. Aber in diesem Fall hier sah sehr schnell manches nicht nach einem Irrtum aus. Franz Herber. Ja. 12.12.25. Aha. Sie wohnen in der Hartmannstraße? Jawohl. Das ist sozusagen das entgegengesetzte Ende von hier. Na und? Tja. Was machen Sie denn zu dieser Nachtstunde hier in der Gegend? Was soll ich denn schon machen? Ich bin eben noch ein Stück spazieren gefahren. Weil, ist das vielleicht verboten? Und das nicht. Ich wollte ja auch nur eine Erklärung von Ihnen. Sie sagen, spazieren gefahren? Ja, ich habe meinen Wagen in der Spencerstraße stehen. Spencerstraße? Ja. Ja, das ist doch genau in der anderen Richtung. Naja, und? Ich bin ja bloß rumgegangen, weil ich muss mal dringend austreten. Ja? Ach, dringend? Naja, ganz dringend. So, ja. Kennen Sie sowas vielleicht nicht, Herr Wachmeister? Die Spencerstraße ist mindestens 600, 700 Meter von hier entfernt. Wenn Sie es so eilig hatten, dann... Naja, ich hatte eben noch nicht die richtige Stelle gefunden, wa? Na, dann kommen Sie mal mit zum nächsten Revier. Zur Überprüfung Ihrer Personalien. Was denn, mitkommen? Können wir denn nicht erst zu meinem Auto gehen? Diesen Wunsch des Mannes lehnt der Streifenführer des Funkwagens ab. Hinterher kann man gut sagen, zu seinem Glück. Auf dem Revier stellt sich heraus, dass der Mann Franz Herberl gesucht wird. Herberl ist bei uns bekannt als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher. Die Beamten eines anderen Streifenwagens suchen die Umgebung des Tatortes ab und interessieren sich auch für den PKW des Herberl. Ja, am Tatort selber haben wir nur einen sogenannten Kistenöffner gefunden. Kistenöffner? Ja, mit dem war die Vakuumscheibe des Tankstellenbüros eingeschlagen worden. Ja. Im PKW des Verdächtigen haben wir dann zwei Taschen mit dem verschiedensten Einbruchswerkzeug entdeckt. Sehr an. Ja, aber nicht nur das, Herr Z. In seinem Wagen lag außerdem eine schussbereite Pistole mit 6 Schuss Munition. Aha. Na, da hat er sich wohl einige Hoffnung gemacht, als er den anderen Streifenführer bat, mit ihm zu seinem Wagen zu kommen. Was? Ja, diese Vermutung scheint nahe zu liegen, Herr Z. Besonders nach den weiteren Ergebnissen. Wir sind die ganze Strecke abgegangen, die der Mann zurückgelegt haben muss, zwischen seinem PKW und der Tankstelle und zwischen der Tankstelle und dem Ort seiner Festnahme. Ja, ja. Und da haben wir noch in einer Vorgartenhecke eine zweite Waffe gefunden. Einen Revolver. Ebenfalls scharf geladen. Ja, ich bestreite ja nicht, dass das auch meine Kanone ist. Nur das Bestreiten würde Ihnen ja auch nicht viel helfen, Herr Herber. Naja, aber das ist doch kein Grund, dass Sie mir den Einbruch in eine Tankstelle da anhängen wollen, wa? Wir wollen Ihnen nichts anhängen, Herr Herber. Wir wollen Ihnen etwas nachweisen. Haben Sie schon mal was von Spurensicherung gehört? Der Kistenöffner, den wir da bei der Tankstelle gefunden haben, kann doch wohl nur aus Ihrem Besitz stammen, oder? Na, vielleicht hat mir den einer aus dem Wagen geholt. Ich hatte den ja nicht abgeschlossen, wa? Und da hat mir den vielleicht einer rausgeholt. Wie ich da mir eine Stelle gesucht habe, wo ich mal ein kleines Geschäft verrichten wollte, wa? Heimatland, das ist aber eine grandiose Erklärung, Franz Herberl. Seit wann fährt man denn bloß mal so spazieren und nimmt sich dabei 2 scharf geladene Schusswaffen mit? Und deponiert, während man nur mal austreten möchte, die eine gleich hinter einer Vorgartenhecke. Haben Sie dafür womöglich auch eine Erklärung? Sicher ist sicher, Herr Kriminal. Man kann nie wissen. Heutzutage ist so viel Volk unterwegs, dem man einfach nicht trauen kann. Ne? Tja, da muss ich gerade Ihnen natürlich recht geben. Aber Sie werden ja wohl nicht erwarten, dass wir auf so törichte Begründungen hüpfen, nicht? Zweifellos hatte der Herberl die eine Waffe in der Nähe des Tatortes abgelegt, um sie bei einer etwa notwendigen Flucht griffbereit zu haben. Andererseits, er hatte ja Erfahrung genug, wollte er für den Fall, dass man ihn unmittelbar am Tatort erwischte, nicht im Besitz einer Schusswaffe angetroffen werden. Ja, das ist doch meine Ansicht von der Sache, Herr Z. Dieser Mann verfügt ja tatsächlich über ausreichende Erfahrungen. Er ist bisher nicht nur wegen zahlreicher bewaffneter Raubüberfälle in Erscheinung getreten, er stand auch schon unter dem Verdacht des Mordes und des versuchten Mordes. Ja, ja. Einen großen Teil seiner Straftaten hat er in Italien begangen und damit hat er sich den etwas zweifelhaften Ehrentitel Schrecken von Italien eingehandelt. Dieser Franz Herberl wird dann in der Gerichtsverhandlung als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher zu 4,5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Für die Zeit nach der Strafverbüßung wird Sicherungsverwahrung gegen ihn angeordnet. Dass er auf diese Weise, wie man so sagt, zur Strecke gebracht werden konnte, verdanken wir der Umsicht einer jungen Frau, die im Gegensatz zu manchen anderen unserer Mitbürger jegliche Bequemlichkeit hinangestellt hat, als sie mitten in der Nacht durch das verdächtige Geräusch aufgewacht war und sich sofort mit der Polizei in Verbindung gesetzt hatte. Ich glaube, es wird niemand annehmen, dass wir kein Verständnis dafür hätten, wenn jemand gern seine Ruhe hat. Aber andererseits, wenn man eine Wahrnehmung macht, die darauf schließen lässt, dass hier irgendetwas nicht ganz mit rechten Dingen zugeht, sollte man da nicht hellwach werden und sofort die Polizei benachrichtigen. Ja eben, umso mehr, als doch auch von uns in vollem Recht jederzeit der ganze Einsatz erwartet wird. Aber Polizei und gerade auch Kriminalpolizei heißt doch nicht, dass wir ohne jede Mithilfe der Bevölkerung auskommen könnten. Wir halten uns nicht für so eine Art von Detektivhelden, wie sie in besseren oder auch ganz schlechten Kriminalromanen vorkommen. Eine solche Vorstellung ginge an der Wirklichkeit vorbei. Naja, wir können natürlich auch eine ganze Menge von Fällen anführen, in denen die Aufklärung einer Tat oder die Überführung eines Täters gerade durch Zeugenaussagen möglich war. Sicher. Aber wie viele andere Fälle gibt es, bei denen Zeugen aus mancherlei Gründen nicht zur Stelle waren? Und das hast du alles gesehen? Na klar. Nun, da gehst du nicht zur Polizei? Ach, na, ich weiß doch, was dabei rauskommt. Nicht wie Scherereien. Dauernd rennst du denn zu der Kripo. Ich hab wohl gehört, dass da einer um Hilfe geschrien hat, aber... Aber? Naja, also ich wusste ja nicht, wer da gerufen hat, nicht? Es gibt, wie gesagt, mancherlei Gründe, deretwegen sich ein Zeuge nicht bei uns meldet. Der schlechteste Grund ist wohl die Bequemlichkeit. Aber es gibt immerhin Nachbarn, die durchaus bereit sind, mitzuhelfen. Niemand von uns wird die Schwierigkeiten verkennen, die oft mit einer Zeugenaussage verbunden sind. Ich würde ja gehen zur Kripo. Aber das ist doch Quatsch. Was soll denn dabei rauskommen? Das ist doch bloß eine Kleinigkeit, die ich da sagen kann. Manchmal ist gerade eine Winzigkeit entscheidend für die Aufklärung einer Straftat. Niemand sollte sich scheuen, uns zu informieren. Wir können besser übersehen, was von Bedeutung sein kann für unsere Arbeit. Freilich, wenn wir durch die Straßen gehen, wenn wir ihn überhaupt sehen, meistens sind wir ja alle unter den Millionen der Großstadt allein, aber wenn wir den einen oder anderen bei einem Spaziergang etwa neben uns sehen, wer mag daran denken, dass er jemand sieht, der in der nächsten Stunde ein Verbrechen begeht? Das ist klar, darüber ist nicht zu rechten. Da fährt eines Abends, es ist gegen 21.30 Uhr, ein Taxi durch die Potsdamer Straße. Das Leuchtschild auf dem Verdeck zeigt an, der Wagen ist frei. Hallo, Taxe. Ja, Taxe. Können Sie mich nach Siemensstadt fahren? Nach Siemensstadt? Ja. Nun, wohin da? Jetzt sag ich Ihnen doch. Fahren Sie erstmal in Richtung Nonnendamm, dann sag ich Ihnen näher Bescheid. Na ja, ist gut. Wer wollte bei solchem Vorgang, der sich Tag für Tag und Nacht für Nacht in unserer Stadt ungezählte Male wiederholt, von vornherein annehmen, dass sich dahinter die Absicht eines Verbrechens verbergen könnte? Das erwartet natürlich auch niemand. Nur, wenn sich dann herausstellen sollte, in Siemensstadt etwa ist auf einen Taxifahrer ein Raubüberfall verübt worden und der Täter soll so und so ausgesehen haben, wäre es nicht vielleicht möglich, dass sich der eine oder andere erinnert, Da, in der und der Straße, habe ich gesehen, wie ein jüngerer Mann ein Taxi angehalten hat und eingestiegen ist. Über den Ort des Einsteigens in ein Taxi, über eine Beschreibung des Fahrgastes, können wir vielleicht zu weiteren Schlüssen kommen. Aber mal weiter in diesem speziellen Fall hier. Das Taxi fährt also Richtung Nonnendamm. Und dann? Jetzt sind wir auf dem Nonnendamm. Ja, das sehe ich. Na, und wie sollten wir weitergehen? Ja, ich sage Ihnen gleich Bescheid. So, und jetzt rechts rennen. Mensch, rechts halt gesagt, Mann. Ach, das mache ich ja. Aber ich kann doch nicht den Lastzug da mitnehmen, der hier parkt, oder? So, und jetzt links in der nächste Querstraße. Und da halten Sie denn. Das Taxi fährt die letzte angegebene Strecke. Aber noch bevor der Fahrer am Ziel ist, schaltet er die Innenbeleuchtung ein. Was machen Sie denn Ihr Licht an, Mensch? Na, damit Sie was sehen zum Bezahlen. Das ist doch hier stockduster in der Straße. Das Taxi rollt aus in der dunklen Nebenstraße. Und in diesem Augenblick geschieht, was möglich, aber nicht unbedingt zu erwarten sein musste, der Taxifahrer erhält mit irgendeinem harten Gegenstand mehrere Schläge auf den Hinterkopf. Hilfe! Hilfe! Die Schnauze, Mensch! Hilfe! Nimm doch die Finger da weg, Mann! Hilfe! Der Taxifahrer lässt sich aus seinem Wagen fallen. Damit hört auch das andauernde Hupensignal auf. Aber immerhin sind schon andere Leute aufmerksam geworden. Eine Frau in einem nahen Siedlungshaus in der sonst unbewohnten Straße. Und ein jüngerer Mann, der sich gerade auf dem Heimweg von einem Vereinsvergnügen befindet. Halt! Halt! Bleiben Sie stehen! Was ist denn hier los? Halt die Schnauze, Mensch! Du kriegst ihn über den Dez! Au! Ja, au, Mann! Na, was ist? Willst du noch was davon? Der junge Mann, der sich dem Taxiräuber da so mutig entgegenstellt, wird mit einem Totschläger zu Boden befördert. Aber er rafft sich wieder auf. Er ist hart im Nehmen, wie man sagt. Er ist Amateurboxer. Und er hält den Taxiräuber fest. Dieser ganze Vorgang nun ist von der Frau in einem Siedlungshaus beobachtet worden. Sie ruft über 110 eine Funkwagenstreife genau im letzten Augenblick herbei. Der Mann ist festgenommen. Ja, aber wie gewohnt, Herr Z., er versucht es mit Bestreiten. Auf die Tour können Sie mir nicht kriegen, Herr Kriminalbeamter. Ich hab auch gehört, wie da einer um Hilfe geschrien hat. Ja, das war der Taxifahrer. Gut, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wer da geschrien hat. Keine Ahnung? Nö. Ich hab's bloß gehört. Und da dachte ich mir, Mensch, bloß weg hier. Sonst kommst du womöglich noch in falschen Verdacht. Ach nee. Ach nee? Wieso? Wieso? Sie hatten doch bei Ihrer Festnahme den sogenannten Totschläger bei sich, mit dem der Taxifahrer die Schläge über seinen Kopf bekommen hat. Stimmt das etwa nicht? Doch, ja, das stimmt schon. Bloß diesen Totschläger, den hatte ich da auf der Straße gefunden. Ich dachte, na, den nimmst du mal mit. Hm. Da hat einer um Hilfe geschrien. Na, womöglich kommst du noch in einen falschen Verdacht. Und wenn dir jetzt einer zu nahe will, dann hast du wenigstens den Totschläger. Na, so war das. Hm. Herr Wilfried Rehnert, sagen Sie mal, finden Sie nicht, dass das alles in allem genommen eine etwas seltsame Erklärung bleibt? Wieso? Das war's eben. Das war's? Ja, klar. Sie wohnen in Moabit, das stimmt doch. Ja, das stimmt. Welcher Grund, ich meine, welcher Anlass hat Sie abends um 22 Uhr nach Siemensstadt geführt? Welcher Anlass? Ja, welcher Anlass? Spreche ich so undeutlich? Nee, ich war dabei, mir eine Arbeit zu suchen. Arbeit? Ja, eine Arbeit. Och, nö, wissen Sie, Herr Rehnert, nö, also, ich meine, wir blamieren uns doch gegenseitig, wenn wir uns mit solcher Begründung abgeben sollten. Ne? Nachts. Oder wenigstens spät abends, 22 Uhr. Da ziehen Sie aus, um sich eine Arbeit zu suchen? Naja, wenn Sie mir nicht glauben... Nö, wenn es recht ist, das glauben wir Ihnen nicht. Nee. Was sollte denn das für eine Arbeit sein? Och, wissen Sie, da bin ich nicht so wählerisch. Ich nehme alles irgendwie anständig. Vielleicht als Kellner oder als Nachtwächter. Na, jedenfalls wollte ich was zu tun haben. Ganz ordentlich und ehrlich. Ja. Ja, und dann haben Sie so ein Pech, nicht, dass da irgendwo in Ihrer Nähe jemand um Hilfe schreit. Ja, ja. Ja. Das heißt also, dass da ist womöglich jemand überfallen worden. Na ja, sowas habe ich mir gedacht. Na ja, natürlich. Und da rennen Sie natürlich weg, damit man nicht etwa Sie für den Täter hält. Ja, sehr richtig. Ja, und hei, welches Glück. Da liegt ein Totschläger auf dem Pflaster. Den krapsen Sie sich schnell für den Fall, dass da einer ankommt und nicht an Ihre Unschuld glaubt. Wie? Na ja, es konnte doch sein, dass der jemand überfallen hat, es auch auf mich abgesehen hat. Na ja, klar, warum auch nicht? So ein Böser, nicht? Menschenskind, wofür halten Sie uns eigentlich? Ach, Sie glauben ja also nicht. Nee! Können Sie mir noch mal verzeihen? Ich glaube, es sollte für jedermann verständlich sein, dass wir nach all den Umständen diesem Wilfried Rehnert nicht glauben. Es besteht auch sonst kein Anlass dazu. Da ist der junge Mann, der sich ihm in den Weg gestellt hat. Ja, also, ich hatte da gehört, wie einer um Hilfe geschrien hat. Und ich habe auch die Taxe gesehen und dass da Licht drin brannte. Und dann kam der Mann da angerannt. Und ich habe gesagt, halt mal, habe ich gesagt. Und da hat er mir irgendetwas über den Kopf gehauen. Ich bin erst zu Boden gegangen, aber dann konnte ich ihn ja doch festhalten. Und dann kam ja auch bald darauf ein Funkwagen an. Ja. Und dann war ja alles gut. Ja, dieser Funkwagen war, wie gesagt, von der Frau alarmiert worden, die da in einem Siedlungshaus wohnt. Ja, das war eigentlich alles mehr ein Zufall, Herr Kommissar. Ich hatte gerade kurz vorher, also vielleicht eine Viertelstunde zuvor, da hatte ich Bekannte, die bei mir zu Besuch waren, zum Omnibus gebracht. Und, ja. Und wie ich dann nach Hause gekommen war, habe ich das Fenster aufgemacht, weil der Mann von meiner Bekannten, also... Der hatte so viel geraucht und wollte ein bisschen frische Luft in mein Zimmer lassen, verstehen Sie? Ja, ja, natürlich, verstehe sehr gut. Ja, und also wie ich gerade so am Fenster war, da kam die Taxe an. Und das hat mich schon gewundert. Nee, also nicht gerade gewundert, sagen wir mal, mehr so interessiert. Ja. Bei uns ist ja nämlich noch nicht viel los. Stehen da erst die paar Häuser und da ist man eben ein bisschen neugierig, nicht? Also die Taxe hält da also. Und ja. Drinnen war schon Licht und... Und die hält, und da sehe ich, wie einer, also der Mann, der da hinten drin saß, da sehe ich doch, wie der auf den Taxichauffeur einhaut. Mit irgendwas, aber das konnte ich nicht sehen. Und der Chauffeur, der rutscht so zur Seite aus der Taxe raus und der schreit um Hilfe. Und der Mann hinten drin, der springt raus und rennt weg. Und nach so 20, 30 Metern, da hält den jemand auf. Ein anderer Mann, ja. Ja, was da weiter war, das weiß ich nicht. Ich bin dann gleich erstmal ans Telefon und habe 110 angerufen und alles gesagt. Es bedarf gewiss keiner Betonung, dass diese Frau so richtig gehandelt hat, wie man in solcher Situation nur handeln kann. Noch wichtiger in diesem Zusammenhang ist, dass nicht nur der junge Mann, sondern auch die Frau am Fenster den Täter gesehen und verfolgt haben. Trotzdem, nun ja, das gibt's und dergleichen kennen wir, er leugnet weiter. Und wenn Sie mir frikassieren, ich habe nie und nichts was damit zu tun. Ich sah ihn doch, den Totschläger, den habe ich auf der Straße gefunden. Ja, schon gut, Herr Rehnert. Es macht uns keineswegs sehr viel Mühe, das Übrige zu tun, um den Wilfried Rehnert des versuchten Raubüberfalls an dem Taxifahrer zu überführen. Der Taxifahrer selbst erkennt ihn wieder, da er durch das eingeschaltete Licht in seinem Wagen das Gesicht des Täters klar ausmachen konnte. Aber wir stellen auch noch etwas anderes fest. Der sogenannte Totschläger, eine gefährliche Hiebwaffe, wird von dem Zimmervermieter, bei dem der Wilfried Rehnert wohnt und polizeilich gemeldet ist, als sein Eigentum wiedererkannt. Er hatte diese Waffe bereits seit ein paar Tagen vermisst. Trotzdem, es gibt Leute, die versuchen es bis zum allerletzten Augenblick. Wilfried Rehnert bestreitet nach wie vor. Ja, und das ist wieder ein Fall, in dem nicht nur ein Zeuge, hier eine Zeugin, richtig reagiert hat, um jemanden zu fassen. Diese Frau hat genauso wie die andere junge Frau im ersten Fall durch ihr schnelles Eingreifen dafür gesorgt, dass ein Rechtsbrecher gefasst werden konnte. Man könnte natürlich in beiden Fällen sagen, dass es nicht schwierig gewesen wäre für die Zeugen, sich zu melden oder überhaupt zu handeln. Sicher nicht, aber wir erwarten ja auch nicht, dass sich Menschen in Gefahr begeben, um an der Aufklärung eines Verbrechens mitzuwirken. Eben. Was wir erwarten, und nicht nur wir, sondern alle, die mit uns gemeinsam leben, ist doch nur, nicht gleichgültig zu sein. Wie oft kann das geringste Wort mithelfen, eine Straftat aufzuklären? Ja, wenn jemand Hilferufe hört und bleibt gleichgültig, dann ist das mehr als erschütternd. Aber es müssen ja nicht Hilferufe sein. Ganz kleine, aber irgendwie ungewöhnliche Wahrnehmungen sollten uns alle alarmieren. Auf diese Weise kann jeder mithelfen, andere vor Schaden und Not zu bewahren. Es geschah in Berlin. Das war wieder ein Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Gerhard Dönitz, Aufnahmeleitung Klaus Briedemuth und Regie Werner Oeltschläger.